Radio Ur. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Triag Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kittenheim. www.tri.ag. 2:07, es wird geblitzt. Neuried, Altenheim, Bierpfl im Nordbrück, Riff in Frankreich kommt und Gengenbach Reichenbach beim Gasthaus Linde. Das geht besser. Wie heißt die Brücke? Die Pierre-Flimlau-Brücke. Pierre-Flimlau-Brücke. Flimlau-Brücke. Ich bin kein Franzose. Ja, du, unter den Umständen machen wir noch 10 Stunden weiter hier. Wenn Sie gedacht haben, die beiden werde ich heute nicht mehr los. Doch, jetzt. Ja, es ist vollbracht. Charlie 2000 am Start. Der Mann, der in den 90ern bereits knapp 25 war, wird jetzt übernehmen mit Power ins Wochenende. Freitag, 90er Jahre. Now from Creative Audio Production, a new sound for DJs in the 90s. For DJs in the 90s, DJ Sweepers. Listen. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Das ist der Sound der 90er. Looking from the window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Won't you need me? All I needed was the love. langweilig? Dann dreht sie doch mal richtig auf. Sound der 90er. sweet face and he goes by the name of Ebenezer Good. His friends call him Easer and he is the main geezer and he vibe up the place like no other man could. He's refined, he's sublime, he makes you feel fine. They're very much maligned and misunderstood. But if you know Easer, he's a real crowd pleaser. He's ever so good, he's Ebenezer Good. You see that he's mischievous, mysterious and devious. When he circulates amongst the people in the place, once you know he's fun and something of a genius. He gives a grin that goes around face to face to face. Backwards and then forwards and then backwards. Easer is a geezer, he loves to muscle in. That's about the time the crowd has shouted the name of Easer. He's cocked in the corner laughing by the base spin. Der 90er. Wir sind gleich zurück. Und aus. Jetzt kommt die Werbung. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon Lahr 922-933. Lahr 922-933. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Kamehameha Summer Festival. Tauche in eine Erlebniswelt der vier Elemente. Wasser. Erlebe eine traumhaft angelegte Wasserwelt. Feuer. Wir lassen die Flammen spielen. Luft. Der Wind weht und bringt den Bass direkt zu dir. Erde. Tanze, bis der Boden bebt. Die Macher des Tag- und Nachtraumfestivals präsentieren die angesagtesten elektronischen Musikacts auf vier Bühnen. Kamehameha Summer Festival am 7. Juni am Flugplatz in Offenburg ab 10 Uhr. Hallo? Schatz? Wo sind denn all unsere Sachen hin? Mach Platz für viel mehr Frühling. Von Samstag bis Donnerstag als privater Verkäufer bis zu 100 Angebote kostenlos einstellen und 17 Millionen Käufer erreichen. Bei eBay. Kamehameha Summer Festival. Robin Schulz, Monika Kruse, Aka Aka featuring Talstream, Claudia Gavlas, Bakermat und viele mehr. Am 7. Juni am Flugplatz in Offenburg. Alle Infos auf kamehameha-festival.de. Ah, mein Bein, verdammt.

drive me crazy. What you wanna leave? Am Freitagabend. Ja, und in der ersten Stunde mache ich zumindest genauso weiter 90er Spezial wie den ganzen Tag hier bei Hit Radio. Mein Studiogast Al, wir haben heute 90er-Party. Freust du dich? Die letzte Party, die wir gegeben haben, war eine Katastrophe. Das war unsere Hochzeit. Ja. Hey, was geht denn hier ab? Einfach näher dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. Sir, ja, Sir. Ja, Sir. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Nur für Leute mit Geschmack. possessed by a fact. Back, your body possessed by a track. Back, back, your body possessed by a track. Back, your body possessed by a track. Back, your body possessed by a fact. Spezial, aber das ist mehr so die Dance-Szene gewesen, was gerade läuft. Let there be house, and house music was

Zum Beispiel die Love Letter Aktion, da kann man Briefe schreiben für ganz Schüchterne. Da gibt es einen Poststand, da gibt man den Brief ab. Wenn man Glück hat, bekommt man Antwort. Weil jeder bekommt eine Nummer, da schreibt man einfach an die Nummer. Dann gibt es die Armbänder, die Leuchtarmbänder. Wer reinkommt, kriegt ein Armband. Da kann sich's raussuchen. Grün, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Und Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Und dann gibt's noch ein kleines Geheimnis. Fessel Game heißt das. Wer sich mit Handschellen fesseln lässt, wie ein Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Ja, mit Handschellen für eine bestimmte Zeit bekommt frei Getränke. Ah, super. Das heute am Freitag. Morgen Samstag, Gaga. Gaga. Techno-elektronische Musik, Future Tracks, Ned O'Neill, Claudia Tahi, Gianni Salpin Gittes, Alexander Zirkel, Motastisch, Guilherme Hössam. Und im kleinen Club BFU Label Night. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann kommt ja der Mittwoch nächste Woche. Da ist nämlich Donnerstag Feiertag. Und da gibt es die erste Schaumparty im Codex. Indoor, also innen. Mittwoch, 30. Mai. Die Sommersession der Schaumparty wird eröffnet. Einchecken bis 23.30 Uhr, einen blauen Becher abstauben. Mit blauem Becher Longdrinks zum halben Preis die ganze Nacht. Okay, das war fürs Codex. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum diggy bum 19.56 Uhr, kurz vor 20 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Ja, da könnte ich jetzt sagen, man kann ihn nicht genug spielen, denn Ice MC, aber er war schon mal dran. Dankeschön. On the best station. The best station with the best music. Serving up the hottest beats. Sound der 90er. Heute Abend. Party! Höher. Schneller. Absolut durchgeknallt. Nichts für Weicheier. Thank you. a magic friend, that's what I am. Der 90er. Selection without objection. Double, double, double, double. la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Wieder sind wir bei Dr. Alban. 20.12 Uhr, hallo, willkommen am Freitagabend. Den ganzen Tag über war ja ein 90er-Spezial, das habe ich so derart angesteckt. Wow, was für ein geiles Programm, ey. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Well, that's crazy, da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an, Action total. Toll, was? You've got the power. Ja, und dann kam jetzt noch ein besonderer Wunsch rein, den muss ich jetzt noch bringen, kurz vor der Werbung.

meant for a friend of the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. I got your head. Wow, mal in einer ganz anderen Version, ne? Super! FM Stereo. Just dance and move your body. I used to feel blue, my hopes became true. How long have I searched for someone like you? A minute goes by. Oh, jetzt kommt Spezial. Special D, Groove Coverage on Defo BBS. Action. exklusiv auf Radio Ruhr. Of the hottest music on the planet. Clear or non-stop. Continuous music. Ah, das ist mal Kult. Asche und Yellow hier. Witzecke, ja genau. Eine Frau gibt eine Zeitungsannonce auf mit folgendem Text. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal. Die doofe Witze. Ziemlich deutlich. Zwei Freundinnen unterhalten sich. Hast du schon mal das Gesicht deines Mannes während des Liebesaktes so richtig angeschaut? Fragt die eine. Gottes Willen, sagt der andere, erinnere mich nicht daran. Es war fürchterlich, als er plötzlich zum Fenster reingeschaut hat. Ja, das glaube ich auch. Hallo, Lachschwärme! dollar, bro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in park clothes. Girl, I'm new, suit, my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your licks like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no issue, never lose it. Can you blow my whistle, baby? Alle, die sich noch zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig. Hier läuft gerade Flo Rida und Kelly Clarkson. Studio at hitradio-ohr.de. Das ist die Mailadresse für Studio. Bitte hierher mailen, wenn ihr ein Anliegen habt. Ja, ehrlich, ich bin mit deiner Tochter ein bisschen näher gekommen. Bin gespannt, wenn sie nachher kommt. Wie die Bluse aufknöpft, da schlage ich sie. Nimm mich jetzt doch, wenn ich miefe wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Hey, ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. Ah, oh, das ist auch göttlich. Human League und Lady Gaga. I want

nächsten Ton ist es 0 Uhr. Sie hören 90er. Zurück in die Zukunft. Durch 33 Jahre Musikgeschichte. Steigen Sie ein in die Hitradio-Ohr-Zeitmaschine. Die erfolgreiche Radioshow, jetzt auch als Party. Diesen Samstag, 21 Uhr, Freiraum Offenburg. Beim nächsten Ton ist es 2 Uhr. Sie hören 2000er. Hallo Freunde, ich melde mich hier live aus dem Kiddy Dome in Schutterwald. Hier geht's so richtig ab. Mit Wappelberg, Trampolin, Mega-Klettergerüst und viele mehr. Genau die richtige Location für Spaß und Action. Ultra cool, auch für eure Geburtstagsparty. Kiddy Dome in Schutterwald. www.kiddydome.de. Die Nase des Menschen kann bis zu 1 Billion verschiedener Düfte unterscheiden. Na, dann kann sie bei Weber in Offenburg ja schon mal anfangen. Parfümerie und Kosmetikinstitut Weber. Besondere Düfte, besonderes Ambiente, besondere Beratung. Weber, Kompetenz für ihre Schönheit. Offenburg City, Hauptstraße 53. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Und heute, am Freitag, steigt wieder die Riesen-Single-Party. Die ist ja legendär. Alle Ladies bekommen 10 Euro, einen 10-Euro-Verzehrgutschein bis 24 Uhr. Einlass 22 Uhr ab 16. Dann gibt's die Love-Letter-Aktion. Lustiges Briefe schreiben für ganz Schüchterne. Die Armbänder, die Leuchtarmbänder gibt es auch. Zum Beispiel, wer ein grünes Armband hat, der sagt, Single für alles offen, also quatsch mich an. Wer ein blaues Band anhat, ich will nur Spaß. Und wer rot hat, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Genau. Und dann wird sozusagen heute getestet, da gibt es noch ein Fessel-Game mit Handschellen. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Das geht so. Da müssen zwei sich mit Handschellen fesseln lassen. Wenn sie dementsprechend, sagen wir, eine halbe Stunde zusammenbleiben, bekommen sie ein Getränk oder irgendwas. Das ist heute. Morgen Samstag, Gaga. Gaga. Techno-elektronische Musik vom Feinsten. Future Drex, Ned O'Neill, Claudio Tahi, Janis Alping, Gittes, Alexander Zirkel, Motastisch, Kilian Hüssam. Das ist das Line-Up. Und im kleinen Club, im Black Forest, Underground Showcase, die BFU Label Night. Codex Club in Aachen. Und am kommenden Mittwoch, weil ja Donnerstag Feiertag ist, die erste Schaumparty im Codex dieses Jahr. Die Sommersession Schaum wird eröffnet. Am kommenden Mittwoch beim Tanz in den Mai. Extra Schaumflor indoor, also innen. Dann gibt es noch die Blue Cup Aktion. Einchecken bis 23.30 Uhr und blauen Becher abstauben. Mit blauem Becher Longdrinks, halber Preis, all night long, die ganze Nacht. Alles klar! Auf volles Rohr. Der Drönemann flippt euch voll ins Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau wird nicht betrogen. Whatever. Ganz egal, was jetzt noch kommt. Die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Ganz egal. Auch wenn du grad zu Hause sitzt und alleine bist. Du hast mir oft verziehen, ich leb dieses Jet-Set-Life. Ich trinke viel zu viel, überall steht Sekt bereit. Und in letzter Zeit will jeder hier mein Freund sein. Denn ich bin jung, sexy, Fokus und erfolgreich. Das ist alles, was ich wollte, ein Star werden. Schmeiß das iPhone an die Wand, Glasscherben. Ich hab geschockt und schuldigt und es ist ernst gemeint. Es ist ein Liebesbrief, wenn ich dir diesen Vers nicht schreib. Ich denk mich ab von dem Problem, Whiskyflasche. Weißt du noch Paris, wir flogen mit der Business-Klasse. Es ist nicht leicht, wenn man ständig unterwegs ist. Täglich neue Städte, täglich neue Mädchen. Ständig klingeln Handys, von einem Termin zum nächsten. Gestern Hamburg, heute München oder Dresden. Doch bis dahin, bis dahin. Ja, Groß Spezial. Was gibt's? Charlie, ich hol mir ein Bier, willst du auch was? Nein, du kannst ein bisschen Werbung für mich machen. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Al. Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bandi. Keine Sorge, alles ist cool. Ja, unfassbar. Yeah. Habt ihr diese Version schon mal gehört? Wahnsinn! Green Day und Pharrell Williams. Happy! Ja, du musst ja den ganzen Tag happy sein, oder? Klar, vorausgesetzt, Frauenschuhe zu verkaufen macht Spaß. Wenn du erstmal die Geheimnisse, die Mythen, den Glamour kennst, unterscheidet es sich nicht mehr von jedem anderen unterbezahlten schleichenden Tod. Ach komm! Wo fängt das Grauen an, zu grausig zu werden? Jeden Freitagabend. Wow, ist die nicht toll? Wow, die ist toll. Absoluter Wahnsinn, Anti Romantics. Aus den 80er, ja. Die werden ja auf allen Radiostationen rauf und runter gespielt. Und hier mit einem Milay zusammen. Ah, so stark. Ah, da kurz mal, wollen wir mal kurz schauen, was sonst los ist in der Ortenau. Heute im Milieu Haslach, Tequila Bar. In Riegel im New Life, letzte Bastion. Rock-Event mit DJ Pommes. Im Bergwerk heute Piraten-Night. Und im Floor 280er im Bergwerk. Im Loft heute Black Attack, Loft La. Mit DJ Master HP und DJ One. Morgen Samstag Karaoke im Papa La Pup Gel. Bergwerk Salsa Party. Und Floor 2 Apre Party. Apre Malle Party. Im Loft You Own the Night. Rockmaster B als Stargast. Dann schauen wir noch kurz, was im 30. am tanzenden Mai ist. Family and Friends und DJ Swayze in Altenheim, Schulturnhalle, zugunsten der Brandopfer. Brandopfer. Wann ist noch was los im Haßstall in Cork und im Selavie in Sasbach? Und der Club, der macht Elektronik-Zirkus. Am 30. Mai, dann beim tanzenden Mai. Ja. Get ready. Remixed. From Maxima Productions, it's what the people want to hear. Remixed records. You're listening to the radio. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Alles, was braucht. Kein blöder Scheiß. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Ah, das ist der Freitag. Sitting

flexible and bisexual. I might stay around for a longer time, only if she can blow my mind. I can hurt that, murk that, murk that. Mal in die Mail schauen. Lieber Axel Kuhn. Nein, Helmut aus Prinzbach, grüß dich. Er hat da mehrere Titel, die muss ich erst suchen. Das dauert, vielleicht habe ich auch die nicht dabei. Aber ich behalte mir deine Mail auf und versuche es nächste Woche zu bringen, wenn ich es heute nicht finde. Okay? Und die Antje Richter hatte sich ja U96 gewünscht. Aber wahrscheinlich nicht die Version, wo ich gebracht habe. Na, das ist ja wieder was. Genau. Blondie kommt ins Kaufhaus, um den am Vortag gekauften Nachttopf zu reklamieren. Der Verkäufer sagt, ich habe Ihnen doch gesagt, das ist dritte Wahl. Und der leckt darauf die Blondine. Eben nicht. Ah, Susan Vega, unter anderem. Hey, super! Der Wahnsinn geht weiter! Abgefahren! Yeah! Oh, abgefahren! Geil! Ah, Party! Hitradio Ohr. Um Längen besser. Freitag. Wow! Deutlich raus, Jean-Paul. Er ist immer wieder dabei, ja? Immer freitags hier bei Hitradio Charlie 2000. So, einen haben wir noch in der doofen Witze-Ecke. Und der ist sehr prägnant. Was ist der schmerzhafteste Eingriff bei der Umwandlung von Mann zur Frau? Antwort: Das Absaugen des Gehirns. Ach, Jetzt wollen die Ladies wieder. Ja, genau. Das Absaugen des Gehirns, so ist es, genau. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. Oh. Das ist der Spaß ins Wochenende. Also so Gott, steht bei Ihnen. Okay. Wir beerdigen den guten Geschmack. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Wow. Hey, cool. Ja, jetzt trudeln die Mails ein. Regenberg, Markus, und bitte schreibt doch, woher ihr seid. Wir sitzen jeden Freitag vom Radio und grüßen dich. Ah, Schwanau, hier steht's ja. Ja, schöne Grüße gehen zurück an die Petra und Markus. Und da habe ich was bekommen vom Roland Laub. Er wünscht sich MC Saar. Oder Real McCoy, das habe ich gerade rausgesucht. Wundern da noch etwas länger, auf Wunsch wird hier gehext. Jetzt ist Zeit, dass wir wieder 90er machen, ne? Das ist der Sound der 90er. Der 90er. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. 90er. Bang, bang, bang, bang, bang. Studios, studios, studios, studios.

Motastisch, Kiliam Hüsam. Da geht's ab. Und im kleinen Club Underground Showcase. BFU Label Night. Morgen Samstag. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. In Aachen. Kommende Mittwoch, extra Öffnungstag, tanzende Mai, weil Donnerstag ja Feiertag ist. 30. April. Und zwar ist da die Öffnung der Sommersaison der Schaumparty im Codex. Die erste Schaumparty dieses Jahr sozusagen. Indoor, also innen. Einchecken bis 23.30 Uhr und einen blauen Becher abstauben. Mit blauem Becher Longdrinks halber Preis die ganze Nacht. Ja, da wird gefeiert, natürlich. So drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Ist der Sound der 90er. Tut mir leid, da muss ich rein, da habe ich vorher fast vergessen. Schönen Dank an den Christian Fritz. Die B462 Rastatt Richtung Gaggenau. Da steht ein Blitzer kurz vor der Abfahrt in der 70er-Zone. Vor der Abfahrt Gaggenau.

Ladies and gentlemen, what you're about to witness is no illusion. And now we got the bass banging from here to Buckingham Palace. They're all moving. Hey Simon, we're fucking them up, turning them psycho. Everybody rock, let's bring the house down. To rubble and dust, cause we'll be fucking it up. Somebody say, oh, gleich 22 Uhr. Hallo Nachtschwärme. Attacke! Alles Kacke oder sowas? Wie sieht's aus? Alles Startklar, verriegeln. Wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und Tschüss. Es geht los. Corona, alles klar. Es geht los. Hebt die Arme nach oben. Woo, ab geht's. Here in the mix. Party people all over the world. I'm a monster. nice and pretty girls will freeze and creep is back in the place. And when you push the bass right into your face, pump the beat, rock the place. When you push the beat right into your face, and stop the party, push the beat. That's the people, let's feel the heat. Und nun, meine Damen und Herren, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua, e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. Capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo. Ja, Freestyle Spezial. Für meine Nachtschwärme. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. Immer noch sehr beliebt, Freestyle. Obwohl die Diskotheken heutzutage das gar nicht mehr für nötig finden, das zu bringen. Ah, du bist ja auch noch da und so nüchtern. Was ist los? Charlie, du wirst nie erraten, was heute im Schuhladen los war. Deine Zunge hat sich im Größenmesser eingeklemmt? Euch Zivilisten ist nie klar, was für ein schwieriges Hochpräzisionsgerät schon das ist. Schon gut, sag mir, was passiert ist. Gut. Ja, erzähl, was war. Charlie, du wirst nie erraten, was heute... Charlie, du wirst nie... Es war ein schlimmer Tag heute. Vor mir stand plötzlich die mit Abstand dickste Frau der Welt. Mein Schuhlöffel versuchte, ihren Klumpfuß in eine 37er Größe zu zwingen, aber es endete tödlich. Die Frau ist in deinem Laden gestorben? Nicht die Frau Peg, mein Schuhlöffel. Ach, dein Schuhlöffel ist kaputt. Ja, meine Herren. Ja, machst du das zum ersten Mal? Was ist denn das? Komm. Ich hab schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Ja, vielleicht aber auch nicht, Herr. Du bist doch der letzte Heini. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Was denn? Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich, wer kann. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Wait, here's my invitation to Kelly. Shoes, gay. Stupid boy. 'Cause I can't wait. Cheers.

the hill. Mama, mama, mama, mama. I came to get down, I came to get down. So get out your seats and jump around, jump around. Jump up, jump up, or get down. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga. Wer hat's noch gekannt? Miami Sound Machine. Licht aus. Spot an. Markus hat geschrieben, hallo Charlie, ich habe vergessen, meine kleine Tochter Lydia zu grüßen. Sie ist jetzt mit mir beleidigt. Ja, Lydia, wir grüßen dich ganz herzlich. Und deine Eltern Petra und Markus. Und ich natürlich auch. Mir wird ganz heiß, wenn du nah bist, willst das Eis. Wenn du da bist, flipp ich aus, wenn ich dir nur in

Die explosive Minute. Ja, wenn man ganz genau hingehört hat, Nachtschwein in den leisen Passagen, hat man es Nistern gehört. Das war noch von Platte. Also jetzt nicht, das wurde mal von Platte runtergezogen. Cosmonova aus der guten alten 90er Zeit. Techno Spezial. Und haben wir noch was da? Ja! Hyper. So, das war dann der Abschluss deiner kleinen 90er Techno-Runde. Damals war es Techno, ja, okay. 22.37 Uhr am Freitagabend. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Die auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. So, jetzt gehe ich hier ganz weit zurück hier. Aber Power! We'll be right back.

Grün, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Dann gibt es die Briefe Love Letter Aktion, da kann man jemanden schreiben. Weil jeder eine Nummer bekommt, der reingeht, schreibt man einfach an die und die Nummer und gibt beim Poststand den Brief ab. Vielleicht meldet sich jemand. Und dann gibt es heute noch das Fessel Game. Das ist ganz neu, aber das wird mal testhalbe probiert. Wer sich mit Handschellen fesseln lässt, hat was gut. Codex Club in Aachen. Also die müssen sich eine halbe Stunde, weiß ich, mit den Handschellen durch die Gegend laufen und bekommen dann ein Getränk oder irgendwas. Yeah. Okay. Morgen Samstag, Gaga. Gaga. Techno-elektronische Musik. Vollpower im großen Club. Future Tricks. Ned O'Neill, Claudio Tahi, Gianni Salvin Gittis, Alexander Zirkel, Mutastic, Kilian Hüssam, kennen wir alle von Durstlöscher. Kleiner Club Black Forest Underground Showcase mit BFU Label Night. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann kommt der Mittwoch. Sonderöffnungstag, weil Donnerstag ja Feiertag ist. Und da eröffnet das Codex die Schaumparty-Saison dieses Jahr. Da findet also die Schaumparty statt. Und zwar indoor, innen. In einem Raum, wer also nicht auf Schaum steht, geht in die anderen Räume. Dann gibt es die Blue Cap Aktion. Einchecken bis 23.30 Uhr und den blauen Becher abstauben. Mit blauem Becher Longdrinks der halbe Preis. All night long, die ganze Nacht. Und nach meiner Sendung, da kommen ja die Nachrichten, dann schaltet es um ins Codex. Da kommt ja direkt live von dort die Übertragung. Willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Das sind auch 92er Spezialitäten. Ne? In einem Song Madonna und Kim Wilde. Ach, dann besucht mich auch bei Facebook, bitte. Einfach Charlie 2000 in Buchstaben eingeben. Oder Charlie 2000, da in Zahlen, Fan, hinten dran. Ich bin aber auch bei Wer kennt wen, da könnt ihr auch rein, Charlie 2000, mit Zahlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr was hinterlasst. Oh Mann, wie die Zeit vergeht nach Schwimmer. 22.54 Uhr ist ja nicht normal. Ah, und dieser Schuhverkäufer, was ist mit dem heute schon wieder? Mein Name ist Bundy, Al Bundy. Ja, Al. Heute war es ja eigentlich ganz genügsam, muss mich bei dir bedanken. Aber ich lege mich nicht auf den Bauch und spiele tot. Oh ja, lass Reste noch am Leben, wir gehen bald ins Bett. Ja. It's Party Time. Hey! Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dumm, dumm, dumm, dumm. Um Längen besser. Freitag, der fantastische Freitag. So, das fängt jetzt an wie Opus. Ist es aber nicht. Amy McDonald's. In the mix. Before the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the girls in their hair, while the shots of men are just sitting way over there, and the songs they get loud. Werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Na los, die Power-Taste! Ja, hier kommt meine Schlussrunde. Das war's mit Charlie 2000 bei Hitradio. Al, sag tschüss. Ja, tschüss, Al. Nur wenn's wirklich ein Abschied ist. Es ist einer. Komm, mach's ein bisschen früher. Bisschen einfühlsamer, komm, Al. Gute Nacht, mein Prinz. Ja, genau. So, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer.